Упражнение 8, страница 166. W. An Fachschulen mit Abitur. Den Beruf Physiklaboranten erlernen. 3 bis 3,5 Jahre. Viele Jungen aus unserer Klasse. In der Praxis arbeiten. Nach dem Schulabschluss.